Während der Bearbeitung des Vortrags bin ich noch auf ein Zitat von oder auf einen Satz von Max Horkheimer gestoßen. So hatte ich vielleicht auch den Vortrag benannt, hatte ich das schon eher gefunden. Und zwar heißt der Satz: Das Thema dieser Zeit ist Selbsterhaltung, während es gar kein Selbst zu erhalten gibt. Der Vortrag heute ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich nochmal mit dem Begriff der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, was darunter zu verstehen ist. Im zweiten Teil gehe ich auf das ein, was ich mit dem Begriff der imaginären Inszenierung bezeichnet habe. Und im dritten Teil möchte ich dann nochmal darauf eingehen, was das für die Individuen in der Gesellschaft bedeutet, welche Folgen das mit sich bringt und so weiter. Und damit komme ich jetzt zum ersten Teil. Was als gesellschaftliche Tragödie gegenwärtig vor sich geht, kann nach Marx als permanente gesellschaftliche Bearbeitung des Scheiterns am Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen begriffen werden. Die dynamische Erstarrung der gesellschaftlichen Verhältnisse stellt sich als unausweichlich scheinender Zirkel der Ohnmacht dar. Die Dynamik des Fortschritts zeigt sich im Schein des Neuen als immer Gleichem. Neues gibt es nur als immer wieder veränderte Varianten des schon Bestehenden. Darin zeigt sich, dass Geschichte bisher als automatische, als unbewusste und unbegriffene und daher vom Identitätsprinzip gebannte vollzogen wird, als Naturgeschichte, wie es Adorno bezeichnet. Benjamin spricht in diesem Sinne von dem Modernen als Ewigkeit der Hölle, worin sich gerade im Neuesten die Welt als Unveränderte zeigt, und vom Fortschritt, der als permanent ablaufender eine Katastrophe darstellt, die das Leben zur Hölle werden lässt. Adorno hält das Wesentliche dieser Konstellation fest, wenn er feststellt, dass im gesellschaftlichen Ganzen alles fortschreitet, nur es selbst nicht. Es steht in seiner Bewegung still. Er fasst diesen gesellschaftlichen Zustand in einer Dialektik der Kategorien der Dynamik und der Statik. Statik im Sinne vorgestellter unveränderlicher Naturgesetze der Gesellschaft ist gesellschaftliche Bedingung des Dynamischen, so wie die Dynamik fortschreitender rationaler Naturbeherrschung zielgerichtet im Immergleichen in Statik endet. In der Dialektik der Aufklärung stellen Horkheimer und Adorno die Konstellation im Verhältnis von Mythos und Aufklärung mit dem Begriff der Mimesis dar. Der Mythos ist der Versuch, die als Naturzwang auftretende Unmittelbarkeit des Naturzustands durch Mimesis zu beherrschen. Die Nachahmung von Naturereignissen, denen der Mensch machtlos gegenüberstand, sollte als Zauber Macht über diese verleihen. Die Vergegenständlichung von Naturphänomenen schuf eine Distanz zu diesen und es begann ein Prozess der Aufhebung des unmittelbaren Naturzwangs. Es entwickelten sich aus diesem Prozess heraus die Techniken der Naturbeherrschung. Dies ging einher mit der Entwicklung gesellschaftlicher Formen und ihnen korrespondierender Denkformen. Mit diesem Entwicklungsprozess kam es aber zu einer Verselbstständigung der Mittel der Naturbeherrschung gegenüber ihrem Zweck, die im Ergebnis zu einer Umkehrung des Verhältnisses von Zweck und Mittel führte. Wenn Rationalität als Mittel der Naturbeherrschung nur noch als Zweck für etwas, für den gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang auftritt und ihr Sinn als Mittel zum Zweck dieser Bestimmung unterworfen worden ist, erscheint sie als Mimesis an die zweite Natur oder ans Tote, wie Horkheimer und Adorno es auch ausdrücken. indem die Reproduktion des gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhangs als einziger Zweck erscheint, erweist sich die kapitalistische Gesellschaft der Gegenwart genauso als Vorgeschichte, wie Marx es ausdrückt, wie der mythische Kult, der die symbolische Versinnbildlichung der ewigen Reproduktion des unmittelbaren Naturzwangs war. Es ist diese blinde Prozessualität, die weitgehend unbewusst und wie automatisch abzulaufen scheint, die Adorno mit dem Begriff der Naturgeschichte zu fassen versucht. Bei Marx tritt in ähnlicher Hinsicht der umstrittene Begriff des automatischen Subjekts auf, als der der Wert erscheint. Dieses Moment stellt im Verständnis Horkheimers und Adornos den Rückschlag der Aufklärung, die einmal als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Menschen gedacht war, in Mythos dar. Das bedeutet zugleich, dass Aufklärung dem Mythos in der bisherigen Geschichte nie entrinnen konnte. In einer Gesellschaft wie dieser hier, in der die gesellschaftliche Vermittlung über die Wertform hergestellt wird, ist das konkrete gesellschaftliche Allgemeine, das empirische Subjekt als wahre Arbeitskraft. Unter diesen Bedingungen, über die sie als vereinzelte Einzelne, wie Marx es ausdrückt, nichts vermögen, sind sie gezwungen dazu, um überhaupt zu überleben, sich dem Mechanismus einer sie verwertenden Zurichtung zu unterwerfen. Mit der Analyse des Fetischcharakters der Ware im Kapital erhält Marx diese gegenständlichen Vermittlungsverhältnisse der kapitalistischen Gesellschaftsform. Die Vermittlung zwischen den einzelnen Individuen, welche die Gesellschaft als ein Vermittlungsverhältnis erst hervorbringt, sowie die Vermittlung zwischen Gesellschaft und Natur erfolgt über die Ware auf eine den einzelnen Individuen nicht unmittelbar durchsichtige Weise. Dadurch erscheint der gesellschaftliche Vermittlungszusammenhang als naturhaft gegeben, eben als zweite Natur. Wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung darlegen, führte die Auseinandersetzung mit der ersten Natur, die den Menschen als Naturzwang gegenübertrat, zur scheinbar unausweichlichen Alternative zwischen der Unterwerfung unter Natur oder der Unterwerfung der Natur. Es ist diese gesellschaftlich bedingte Unausweichlichkeit dieser Alternative, die gleichbedeutend mit dem Wesen von Herrschaft ist. Daraus gehen schließlich gesellschaftliche Naturverhältnisse hervor, in denen die Unterwerfung der Natur als Unterwerfung unter die gesellschaftliche zweite Natur stattfindet. In diesen Verhältnissen wird Beherrschung als Naturbeherrschung, als Beherrschung im Subjekt und als soziale Beherrschung vollzogen, dabei jeweils als Verleugnung von Abhängigkeit, als Schein von Autonomie. Ein Durchbrechen dieses Zusammenhangs der Beherrschung wäre, so die daraus folgende These, nur dadurch möglich, dass das Vermittlungsverhältnis selbst als das, was zu beherrschen wäre, verstanden werden würde. Die falsche Vermittlung oder anders ausgedrückt der nicht funktionale Charakter gesellschaftlicher Synthesis in der ihrer selbst unbewussten Gesellschaft, also die Irrationalität des Ganzen, müsste zum Gegenstand der Kritik und der Reflexion werden, um dem unbewussten Zustand der Gesellschaft und den daraus hervorgehenden katastrophalen Folgen entkommen zu können. Wirklicher Fortschritt hieße deshalb nach Benjamin und Adorno aus dem naturwüchsigen Bann des Fortschritts dadurch herauszutreten, dass der Herrschaft über äußere und innere Natur Einhalt geboten wird, durch die sich der Naturzwang fortsetzt. Damit komme ich jetzt zum zweiten Teil, wo es um die Konzeption der imaginären Inszenierung geht. Indem also Geschichte, wie gerade dargestellt, bis heute Vorgeschichte geblieben ist, in der sich Naturzwang blind durchsetzt und Fortschritt und gesellschaftliche Dynamik als Ausdruck unbegriffenen Naturzwangs auftreten, bringt sie ganz offensichtlich erhebliche soziale und ökologische Widersprüche hervor, die innerhalb des Rahmens der bestehenden Verhältnisse, die das ja gerade hervorbringen, nicht zu lösen sind. Trotzdem befinden sich die fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften schon seit mindestens einem Jahrhundert innerhalb dieser Konstellation. War im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch eine revolutionäre Aufhebung dieser Zustände zumindest vorstellbar, sind mit dem Ersten Weltkrieg, dem Scheitern der anschließenden Revolutionsversuche, dem Aufstieg faschistischer Bewegungen und insbesondere mit dem Nationalsozialismus und Auschwitz historische Zäsuren gesetzt worden, die solche Hoffnungen auf eine revolutionäre Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen kaum noch möglich erscheinen lassen. Auch die nachfolgende Entwicklung erscheint als eine einzige Demonstration der Übermacht der gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber den Menschen, die sie hervorbringen. Diese gesellschaftliche Konstellation hat natürlich Konsequenzen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ein Kernpunkt gesellschaftlichen Handels scheint deshalb schon seit mindestens 100 Jahren vor allem darin zu liegen, die scheinbare Ohnmacht gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen, die als Naturmacht erscheinen, auf verschiedenste Art zu bewältigen. So gibt es auch nicht zufällig seit der Zeit der Lebensreformbewegung und der künstlerischen Avantgarden im frühen 20. Jahrhundert immer wieder Überschneidungen von Kunst und sozialen und politischen Bewegungen, die sich veränderte gesellschaftliche Bedingungen zum Ziel setzen. Benjamin beschrieb in seinem Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von 1936 die Ästhetisierung der Politik als Eigenart des Faschismus und stellte die Politisierung der Kunst als Forderung des Kommunismus dagegen. Was Benjamin damit anzeigt, dürfte aber weit über den Faschismus hinausreichen und wäre als Merkmal von Politik überhaupt seit mindestens einem Jahrhundert zu analysieren. Was mit der Ästhetisierung von Politik vollzogen wird, ist die Bewältigung der scheinbaren Ohnmacht der Gesellschaft ihr selbst gegenüber, dadurch, dass die gesellschaftlichen Widersprüche durch imaginäre Inszenierungen zum Verschwinden gebracht werden. Die zentralen gesellschaftlichen Bearbeitungsweisen dieser Paradoxie, dass wirkliche gesellschaftliche Veränderung sich gegenwärtig als so notwendig wie scheinbar unmöglich erweist, scheint aus dieser Perspektive heraus vor allem in Pseudoaktivität zu bestehen, das heißt in scheinhaften Revolten gegen den Fetischismus, die durch imaginäre Inszenierungen die Unterwerfung unter fetischisierte Verhältnisse als deren Beherrschung erscheinen lassen. Dieser gesellschaftliche Umgang mit dem Widerspruch wurde von Adorno bereits Ende der 1930er Jahre beschrieben. Seitdem hat er sich aber noch weitaus stärker manifestiert. Adorno selbst stellte dann in den 1960er Jahren die sich zum Bann falscher Identität verdichtende gesellschaftliche Entwicklung fest, wodurch die Tendenz zur Pseudoaktivität zur Zunahme gleichsam verurteilt sei. Ähnliche Analysen dieser gesellschaftlichen Tendenzen finden sich mit den Bestimmungen des Begriffs des Spektakels in Debord's Die Gesellschaft des Spektakels von 1967 und mit den Bestimmungen des Begriffs der Simulation in Baudrillards Der symbolische Tausch und der Tod von 1976. Diese Analysen enthalten aber auch etwas Problematisches in sich, was bei Adorno als falsche Identität von Subjekt und Objekt gedacht wird, droht bei Debord der Tendenz nach und bei Baudrillard dann vollständig nach einer Seite hin nach der Vermittlung aufgelöst zu werden. Damit scheint aber sowohl bei de Boer als auch bei Baudrillard in einer an Feuerbach erinnernden Weise etwas Unmittelbares bzw. Reales vorausgesetzt zu sein, das dann in die Vorstellungen und Bilder des Spektakels entweicht bzw. im Hyperrealismus der Simulation untergeht. Exemplarisch stellt sich diese Problematik in dem unter anderem an Baudrillard anschließenden Konzept der simulativen Politik Blüderns dar. Dessen Positionen waren auch einer der Anlässe der hier vorgetragenen Überlegungen. Blüdern sieht im Verschwinden der Kategorie des autonomen Subjekts und der Auflösung der Unterscheidung zwischen Subjekt und Gesellschaft das kennzeichnende Merkmal einer dezentrierten Moderne. Er schließt damit an zentrale strukturalistische und poststrukturalistische Konzeptionen von Lacan, Althusser, Foucault bis hin zu Butler an, die die gesellschaftliche Konstituierung des Subjekts problematisieren, allerdings ohne dies explizit zu machen. Es wäre aber gerade mit und gegen diese Konzeption auf der unhintergehbaren Dialektik von Individuum und Gesellschaft zu bestehen, wie sie in der kritischen Theorie im Anschluss an Marx und Freud festgehalten wurde. Gerade das stellt sich aber unter den gegenwärtigen Bedingungen als äußerst schwierig dar. Das soll im Folgenden noch etwas deutlicher gemacht werden. Das spezifische Argument Blüderns ist es, dass gegenwärtige Erscheinungsformen widerständiger gesellschaftlicher Praxis und insbesondere auch Versuche gesellschaftsverändernder Praxis sich vor dem Hintergrund der eben genannten Bedingungen vor allem als wesentliche Quelle der Stabilisierung der bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse erweisen. Widerständige gesellschaftliche Praxis hat ihm zufolge eine Form angenommen, mit der sie eine spezifische Funktion im gesellschaftlichen System übernimmt, indem sie die für die Gesellschaft weiterhin unverzichtbare Kategorie des autonomen Subjekts performativ simuliert. Das heißt, dass solche Praxis insbesondere dazu verhilft, dass die Individuen sich als wirk- und handlungsmächtig erleben können. Das Konzept der simulativen Politik soll analog dazu aufzeigen, wie das Paradoxon der gleichzeitigen Notwendigkeit und scheinbaren Unmöglichkeit radikaler gesellschaftlicher Veränderungen durch die performative Simulation unmöglich gewordener authentischer Politik gesellschaftlich bearbeitet wird. Was hier also heißt, dass Politik ebenfalls als wirk- und handlungsmächtig erscheinen soll, beziehungsweise als solche erlebt werden kann. In der Konzeption der Simulation erscheinen zwei grundlegende Kategorien wieder, die im bisher angesprochenen schon eine Rolle spielten. Zum einen die Vorstellung von Authentizität als einer Art unmittelbarer Wirklichkeit, wenn auch nur negativ bestimmt als Leerstelle, und zum anderen als Gegenseite dazu die gesellschaftliche Hypostasierung von Vermittlung als Simulation, als einer Form von Pseudoaktivität. Worauf damit bei Baudrillard und Blüdern implizit hingewiesen wird, ist die Falschheit der imaginären Identität von Simulation und Wirklichkeit. Es zeigt sich hieran exemplarisch, wie der Problemzusammenhang um das Verhältnis von Vermittlung und Unmittelbarkeit und um deren falsche Identität in der gegenwärtigen spätkapitalistischen Gesellschaft in der Form falscher Vermittlung kreist. Es zeigt sich darüber hinaus, wie philosophisches Denken nach Hegel bis heute davon bestimmt wird, diesem von ihm systematisierten Verhältnis auf verschiedene Weise zu entkommen. Auf Hegel folgend war es der Junghegelianismus, der gegen die absolute Vermittlung bei Hegel neue Unmittelbarkeiten aufbieten wollte. Nach Feuerbach und Marx zeigt sich bis heute ein Nebeneinander, teilweise ein Umschlagen ineinander des Denkens der Unmittelbarkeit und des Denkens der Vermittlung. Darin scheint sich eine Art Ohnmacht des Gedankens in Bezug darauf auszudrücken, dass die von Marx dargestellte gegenständliche Vermittlung bisher nicht gesellschaftlich ergriffen werden konnte, sondern sich noch immer als unbeherrschte Naturwüchsig durchsetzt. Imaginäre Inszenierungen als gesellschaftliche Verfahren des Ausblendens der gesellschaftlichen Widersprüche werden aber nicht unbegrenzt aufrechtzuerhalten sein. Dagegen spricht die Dimension der Materialität, der Abhängigkeit von den Voraussetzungen, die in dem gegeben sind, was mit dem Begriff der Natur bezeichnet wird. Diese Abhängigkeit kann nicht anders als virtuell zum Verschwinden gebracht werden. Von der Eigengesetzlichkeit der ersten Natur wird sich ohne schwerwiegende Konsequenzen nicht unbegrenzt absehen lassen. Dies wiederum kann nicht bedeuten, zur Lösung des Problems einen Umschlag von der reinen Vermittlung der Simulation in die reine Unmittelbarkeit des Materialismus zu vollziehen, wie sich beispielsweise beim New Materialism andeutet. Es kann auch nicht bedeuten, von einer ursprünglichen Identität von Subjekt und Objekt auszugehen, die nur der Schrecken des blinden Naturzusammenhangs wäre. Oder als ebenso mythischer Gegenpol dazu in abstrakter Negation von Identität eine unhintergehbare Vielheit vorauszusetzen, die nur das Grauen des Diffusen darstellen würde. Worum es ginge, wäre die Beherrschung des Verhältnisses von Individuum, Gesellschaft und Natur im Sinne einer vernunftgemäßen Gestaltung der Vermittlungsverhältnisse zwischen diesen Bereichen. Andere Verhältnisse entstehen aber weder naturwüchsig aus sich heraus, noch lassen sie sich simulieren. Sie lassen sich nur praktisch herstellen. Wenn hier von imaginären Inszenierungen oder Simulationen die Rede ist, so ist das nicht in der Art bewusster Akte oder gar manipulativer Vorgehensweisen zu begreifen, wie sie zum Beispiel in der Vorstellung des Priesterbetrugs zum Ausdruck kommen, sondern als eine gesellschaftliche Bearbeitungsweise der inhärenten Widersprüche der ihrer selbst unbewussten Gesellschaft. Es liegt hier gewissermaßen eine Verdopplung von Ideologie in dem Sinne vor, dass die gesellschaftlichen Antagonismen, die aus den fetischisierten gesellschaftlichen Verhältnissen entspringen, durch sekundäre Ideologiebildungen bearbeitet werden. Wie Benjamin und Adorno immer wieder betonen, ist alles, was für einen anderen Zustand notwendig wäre, schon da. Es wäre nur, um ein Geringes zu ändern, an die richtige Stelle zu rücken. Eines der Widerspruchsverhältnisse, die darunter fallen, ist eben dieser von Marx herausgestellte Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Die Produktivkräfte wachsen ständig an, aber anders als Marx annahm, führt das Anwachsen der Produktivkräfte und der zunehmende Widerspruch zu den Produktionsverhältnissen nicht dazu, dass gleichsam automatisch, das heißt wiederum naturwüchsig, eine revolutionäre Veränderung der Produktionsverhältnisse vollzogen werden würde. Es würde dafür einer bewussten Beherrschung des Verhältnisses von Gesellschaft, Natur und Individuum bedürfen, wie sie Marx anstrebte. Solange dies aber nicht vollzogen wird, bleibt der gesellschaftliche Antagonismus bestehen. Die Erstarrung der Produktionsverhältnisse vermag der Dynamik der Produktivkräfte und der gesellschaftlichen Widersprüche aber kaum standzuhalten, was sich in den immer wieder hereinbrechenden Krisen zeigt. Die vorherrschende gesellschaftliche Weise, diesen Konflikt zu bearbeiten, ist eben diejenige der Simulation oder auch der Ästhetisierung. Da keine wirkliche gesellschaftliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, stattfindet, muss es Verfahrensweisen geben, die die gesellschaftlichen Widersprüche zumindest scheinhaft zum Verschwinden bringen, um den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess weiterhin aufrechterhalten zu können. Was dabei vor sich geht, kann eben als Ästhetisierung der Politik oder auch als Fiktion des Politischen beschrieben werden. Wichtig ist hier aber die genaue Unterscheidung, auf welche Weise dieses stattfindet. Es ist die Weise der Sinngebung des Sinnlosen, die imaginäre gesellschaftliche Bearbeitung der scheinbaren Ohnmacht der Gesellschaft ihr selbst gegenüber. Da das aber dauerhaft letztlich niemals gelingen kann, die gesellschaftlichen Widersprüche immer wieder krisenhaft durchbrechen, ist die andere Seite des gesellschaftlichen Imaginären die Gewalt gegenüber demjenigen, was als nicht identisch mit dem gesellschaftlichen Imaginären identifiziert wird. Dies ist die Basis der gesellschaftlichen Ideologien des Rassismus und des Antisemitismus und ihrer todbringenden Konsequenzen. Ich komme dann gleich zum dritten Teil. Nachdem ich bisher vor allen Dingen über das Verhältnis von Natur und Gesellschaft gesprochen habe, möchte ich mich jetzt noch etwas näher damit beschäftigen, wie sich das bisher Dargestellte zum Individuum in der Form des Subjekts verhält. Das Problem, was dem widersprüchlichen Ganzen zugrunde liegt, ist also dasjenige der Selbsterhaltung. Das Problem der Selbsterhaltung hat seinen Grund darin, dass Menschen Naturwesen sind. Sie müssen, um sich selbst erhalten zu können, Stoffe mit der Natur austauschen. Um der Unterworfenheit unter die Naturbedingungen zu entkommen, entwickelten menschliche Gesellschaften Formen der Naturbeherrschung. Wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung zeigen, war die Entwicklung der Naturbeherrschung zugleich verbunden einerseits mit der Herausbildung der Beherrschung der inneren Natur des Menschen, das heißt mit der Herausbildung der Triebunterdrückung und andererseits mit der Entstehung von Formen sozialer Herrschaft, das heißt der Herrschaft von Menschen über Menschen. Diese gesellschaftliche Herrschaft hat sich in kapitalistischen Gesellschaftsformen soweit gegenüber den Einzelnen, die sie doch hervorbringen, verselbstständigt, dass sie wie eine zweite Natur erscheint. Diesen gesellschaftlichen Bedingungen, die als zweite Natur erscheinen, müssen sich die Menschen unter kapitalistischen Verhältnissen zwangsläufig unterwerfen, wenn sie überleben wollen. Das kommt daher, dass sie, wie wiederum Marx im Kapital zeigt, durch den Prozess der ursprünglichen Akkumulation zu doppelt freien Lohnarbeitern wurden, was bedeutet, dass sie einerseits freie Rechtssubjekte sind, die Verträge miteinander eingehen können, zum Beispiel Arbeitsverträge, und andererseits frei von Produktionsmitteln sind, daher also ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um überleben zu können. So wird die Grundangst der Moderne verständlich. Es ist die Angst, nicht überleben zu können, wenn man aus der gesellschaftlichen Ordnung herausfällt, das heißt zum Beispiel keine Arbeit darin findet, die einem den Lebensunterhalt ermöglicht. Die Austauschbarkeit und Vergleichbarkeit der Menschen untereinander wird einerseits durch den Staat, der sich dadurch als Staat des Kapitals zu erkennen gibt, gesetzt, indem er das Recht mit Gewalt gegenüber den einzelnen Staatsbürgern durchsetzt und andererseits durch das Kapitalverhältnis, in dem die Menschen nur als variables Kapital erscheinen, ihr Leben also nur als Behälter der wahren Arbeitskraft sichern können, wodurch sie prinzipiell alle in ein Verhältnis von Konkurrenz, Austauschbarkeit, Vergleichbarkeit und Ersetzbarkeit miteinander gesetzt werden. Die Subjektkonstitution unter kapitalistischen Bedingungen hängt an diesem gesellschaftlichen Zwang, sich als Arbeitskraftbehälter zurichten zu müssen, um zu überleben. Es ist dafür die Triebunterdrückung notwendig, der Aufschub der Bedürfnisbefriedigung und die Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen. Bei Freud wird dies mit dem Konzept des Ödipus-Komplexes gefasst, bei Lacan wird daraus die notwendige Unterwerfung unter das Gesetz des Vaters. Marcuse unterscheidet dabei in Triebstruktur und Gesellschaft die für die Zivilisation notwendige von der zusätzlichen Triebunterdrückung, die durch das Leistungsprinzip der kapitalistischen Gesellschaft hervorgebracht wird. Die Diskurse Foucaults und deren Macht, die zu den regulatorischen Idealen und den Regimen des Selbst führen, werden auf diese Weise als gesellschaftliche Vermittlungsinstanzen begreifbar, die auf der zur Selbsterhaltung notwendigen Anpassung der Individuen an die gesellschaftliche Ausprägung des Realitätsprinzips beruhen. Die Institutionen, die nach Foucault im Namen der Vernunft Macht auf die Individuen ausüben, stellen in dieser kapitalistisch organisierten Gesellschaftsform keine Institution der Vernunft im objektiven Sinne, sondern Institutionen der instrumentellen Vernunft dar. Wie Horkheimer in Zur Kritik der instrumentellen Vernunft darlegt, ist die instrumentelle Vernunft, die aus der Naturbeherrschung hervorgegangen ist, wesentlich auf die Mittel der Naturbeherrschung, nicht aber auf deren Zweck hin ausgerichtet. Zweck der Naturbeherrschung ist die Selbsterhaltung und die Selbstentfaltung des Menschen. Indem der blinde Naturzwang sich aber in die damit als zweite Natur erscheinende Gesellschaft hinein verlagert hat, ist das Mittel, die Naturbeherrschung, zum Zweck geworden und der Zweck, die Selbsterhaltung des Menschen, zum Mittel. Es ist dadurch Aufklärung, die nach Kant den Menschen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel einsetzen wollte, umgeschlagen in Mythos, wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung ausführen. Die Foucault'sche Verknüpfung von Macht und Wissen in spezifischen Macht-Wissen-Arrangements, die die kapitalismusspezifische Subjektivierungsform hervorbringt, erweist sich so als gesellschaftliche Ausdrucksform der instrumentellen Vernunft. Ebenso die normalisierenden Normen, die durch die Produktion der Wahrheit, Disziplinierung und Regulierung hervorgebracht werden, die Intelligibles von Verworfenem und Eingeschlossenes von Ausgeschlossenem trennen und so die normalisierten Subjekte konstituieren. So ist auch nur die sonst so merkwürdig erscheinende Gleichzeitigkeit des Verschwindens vorgegebener Ordnungen mit der Existenz eines so machtvollen Ordnungsgefüges zu verstehen, sowie die ebenso merkwürdige Gleichzeitigkeit von Freiheit und Unfreiheit. Diese gesellschaftliche Konstellation zieht aber noch weitere Folgen nach sich. So schreiben Marx und Engels im Manifest der Kommunistischen Partei: Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeois-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Die kapitalistische Vergesellschaftung löst also alle älteren Ordnungen auf. Damit entstehen Freiheit und eine neue Form der Herrschaft zugleich. Die Menschen werden aus der personalen Herrschaft der alten Ordnungen befreit, nur um zur gleichen Zeit der gesellschaftlich vermittelten Herrschaft des neuen gesellschaftlichen Ordnungsgefüges unterworfen zu werden. Sie sind als Staatsbürger Freie und Gleiche und zugleich als Wirtschaftssubjekte dem Imperativ, ihre Arbeitskraft zum Zweck ihrer Selbsterhaltung zu verkaufen, unterworfen. Die formale Freiheit wird so zur Voraussetzung praktischer Unfreiheit. Angesichts der Beschreibung des Potenzials des Kapitalismus, alle festen Verhältnisse, Vorstellungen und Anschauungen aufzulösen, die Marx und Engels liefern, erscheint die Flexibilisierung und Auflösung fester Identitäten, wie sie nicht erst seit der Queer- und Gender-Theory, sondern schon weit vorher durch die kritische Theorie problematisiert wurden, wenn auch in geradezu entgegengesetzter Hinsicht, als Anzeichen dafür, dass Marx und Engels Einschätzungen sich in einem sich immer weiter steigernden Ausmaß bewahrheiten. Es ist also darüber nachzudenken, wie die Auflösung und Flexibilisierung von Identitäten mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse verbunden sind. Genau in dieser Hinsicht wird diese Problematik in der kritischen Theorie betrachtet. Die unheimliche Kraft der permanenten Selbstrevolutionierung des Kapitalismus und das ihr innewohnende destruktive Potenzial wird eben daher von Benjamin über den Begriff der Geschichte als einzige Katastrophe und dauernder Ausnahmezustand beschrieben. Die auflösende Kraft der naturwüchsigen Dynamik des Kapitalismus, der permanente Ausnahmezustand, bringt die Individualisierung, Vereinzelung, Monadisierung, Atomisierung und einhergehend mit der Flexibilisierung der Arbeit ebenso flexible Identitäten hervor. Wie Adorno im Jargon der Eigentlichkeit gegen Jaspers und Heidegger gerichtet feststellt, wird die reale Gewalt, die der Flexibilisierung des Subjekts zugrunde liegt, dadurch verschleiert, dass nicht die Einrichtung der Gesellschaft, insbesondere ihre politische Ökonomie, als deren Ausgangspunkt angesehen wird, sondern die Bewusstseinsformen, in denen sich die Verhältnisse ausdrücken. Jetzt folgt das Zitat von Adorno. Die Phrase vom Menschen verunstaltet den Inhalt dessen, was unter dessen Begriff gedacht wird, nicht nur sein Verhältnis zur Gesellschaft. Um die reale, nicht aus bloßem Geist widerrufliche Zerlegung des Subjekts in voneinander getrennte Funktionen kümmert sie sich nicht. Schon die sogenannte platonische Psychologie drückt Verinnerlichung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung aus. Jedes Ressort innerhalb der Person einmal fest umgrenzt, verneint deren Prinzip. Sie wird zur Summe ihrer Funktionen. Dagegen ist sie umso schlechter geschützt, als ihre eigene mühsam erworbene Einheit zerbrechlich blieb. Ihre unterm Gesetz der Selbsterhaltung gesonderten Sparten verhärten sich derart, dass keine allein mehr lebt, kein Leben aus ihnen sich zusammenstücken lässt. Sie kehren sich gegen das Selbst, dem sie dienen sollen. Leben, soweit es noch ist, überführt solche Scheidung im Sprachgebrauch die von Denken, Fühlen und Wollen ihrer Falschheit. Kein Gedanke ist einer, ist mehr als Tautologie, der nicht auch etwas wollte. Kein Gefühl und kein Wille mehr als flüchtige Regung ohne das Element von Erkenntnis. Bequem kann der Jargon auf das Läppische der Einteilung mit Fingern weisen. Den eingängigen Terminus Entfremdung hat er mittlerweile geschluckt, nur allzu bereit, dem jungen Marx Tiefe zuzubilligen, um dem Kritiker der politischen Ökonomie zu entschlüpfen. Dabei gerät die reale Gewalt der Aufspaltung des Subjekts aus dem Blickfeld. Gescholten wird unvermerkt das Denken, das sie bezeugt. Das bedeutet, dass demnach auch das strukturalistische und poststrukturalistische Denken, unter anderem von Lacan, Althusser und Foucault, als Niederschlag von gesellschaftlicher Erfahrung angesehen werden muss, die eben jener der Flexibilisierung von Identität entspricht. Auftauchende kulturalistische Identitätsdiskurse sind aus dieser Sicht dann vor allem als Abwehrkämpfe gegenüber der sich durchsetzenden gesellschaftlichen Tendenz zur Auflösung fester Identitäten zu betrachten. Was Adorno bei Heidegger kritisiert, die Ontologisierung der bestehenden bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse, ist daher auch bei strukturalistischen und poststrukturalistischen Theorien zu kritisieren. Gesellschaftliche Widersprüche, die sich als formale Freiheit und Zwang zu flexibler Identitätskonstruktion darstellen, erscheinen darin als Grundvoraussetzungen menschlichen Zusammenlebens und menschlicher Identität überhaupt. Ein Moment, an dem sich die Tendenz zur Auflösung von Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft durch diese selbst zeigt, wird mit dem Begriff der vaterlosen Gesellschaft bezeichnet. Schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg 1919 veröffentlichte der Psychoanalytiker Paul Federn einen Aufsatz mit dem Titel »Zur Psychologie der Revolution – Die vaterlose Gesellschaft«. Darin beschreibt er den Zusammenbruch der patriarchalen, symbolisch auf den Vater bezogenen Ordnung mit dem Ersten Weltkrieg und einige Schwierigkeiten, die sich daraus bei den nachfolgenden Versuchen zur revolutionären Neugestaltung der Gesellschaft durch die Arbeiter- und Soldatenräte ergeben. Es ließen sich noch viele weitere Beispiele anführen, die diese gesellschaftliche Konstellation beschreiben, so beispielsweise Lukács, wenn er in der Theorie des Romans von der transzendentalen Obdachlosigkeit in der bürgerlichen Gesellschaft spricht, aber auch Heidegger, dessen damals sehr große und bis heute anhaltende Wirkung wohl darauf beruht, dass er mit in Sein und Zeit 1927 geprägten Begriffen Aspekte dieser gesellschaftlichen Konstellation in einer solchen Weise zu beschreiben vermochte, dass es vielen als sehr treffende Darstellung dessen erschien. Als erster Exponent des Bewusstseins dieser Krise tritt aber bereits Nietzsche hervor, dessen breite Rezeption in den 1890er Jahren einsetzte und sich bis in den Nationalsozialismus hinein fortsetzte. Die kritische Theorie hat sich immer wieder mit dieser Problematik auseinandergesetzt. So weist Horkheimer in den Studien zu Autorität und Familie, die 1936 veröffentlicht wurden, auf die aus der Wirtschaft selbst hervorgehende Tendenz zur Auflösung aller kulturellen Werte und Institutionen, die das Bürgertum geschaffen und im Leben erhalten hat, hin. Er spricht davon, dass am Ende alles mehr und mehr künstlich gestützt und zusammengehalten werden muss. Das heißt, dass ausgehend von der bisherigen Wechselwirkung der Autorität des Vaters, die durch seine Rolle in der Gesellschaft begründet war, mit der Erneuerung der Autorität in der Gesellschaft mithilfe der patriarchalen Erziehung, nunmehr die Familie ein Problem bloßer Regierungstechnik werde. Er fasst es mit Hegels dialektischen Begriffen folgendermaßen zusammen. Die Totalität der Verhältnisse im gegenwärtigen Zeitalter, dieses Allgemeine, war durch ein Besonderes in ihm die Autorität gestärkt und gefestigt worden. Dieser Prozess hat sich wesentlich in dem Einzelnen und Konkreten der Familie abgespielt. Sie bildete die Keimzelle der bürgerlichen Kultur, welche selbst ebenso wie die Autorität in ihr lebendig war. Dieses dialektische Ganze von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit erweist sich nun als Einheit auseinanderstrebender Kräfte. Das sprengende Moment der Kultur tritt gegenüber dem Zusammenhaltenden stärker hervor. Die These vom Niedergang des Individuums, die sich hierin ankündigt, wird in Texten von Horkheimer und Adorno immer wieder aufgegriffen und weitergeführt. So unter anderem auch in der Dialektik der Aufklärung und in zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Diese Figur des Niedergangs des Individuums oder gar dessen Liquidation bzw. der Auslöschung des Subjekts, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt, wird dabei von ihnen als sehr direkt aus dem Fortschritt der Produktivkräfte und den damit einhergehenden Veränderungen der Produktionsverhältnisse hervorgehend gedacht. Jetzt folgt ein Zitat dazu. Realitätsgerechtigkeit, Anpassung an die Macht, ist nicht mehr als Resultat eines dialektischen Prozesses zwischen Subjekt und Realität, sondern wird unmittelbar vom Räderwerk der Industrie hergestellt. Das auf die Spitze getriebene Missverhältnis zwischen dem Kollektiv und dem Einzelnen vernichtet die Spannung, aber der ungetrübte Einklang zwischen Allmacht und Ohnmacht ist selber der unvermittelte Widerspruch, der absolute Gegensatz von Versöhnung. So wie es Horkheimer und Adorno hier darstellen, scheint es, als ob vermittelnde Elemente außer Kraft gesetzt würden. Sie beziehen das auch direkt auf die psychoanalytischen Instanzen, wenn sie schreiben, die Subjekte der Triebökonomie werden psychologisch expropriiert und diese rationeller von der Gesellschaft selbst betrieben. Insbesondere geht es dabei um das Schwinden der Instanz des Ichs, die ja im psychoanalytischen Modell die Vermittlung leisten soll zwischen den Anforderungen des Es, des Über-Ichs und der Außenwelt. Dieses Ich, das nach dieser Konzeption sowieso schon eine große Vermittlungsleistung zu erbringen hat, kann aber Adorno zufolge in einer irrationalen Gesellschaft seine ihm selbst von dieser Gesellschaft zugewiesene Funktion gar nicht adäquat erfüllen. Die Folge davon ist, Adorno weiter folgend, die, dass das Ich selbst weithin unbewusst werden muss. Diese These der Auslöschung des Subjekts scheint nun in einem gewissen Widerspruch zur ansonsten konsequent dialektischen Auffassung der kritischen Theorie zu stehen, und doch wird sie immer wieder in den Texten der kritischen Theorie vertreten. Sie wird im gleichen Text aber auch wieder relativiert, wenn es heißt, so sehr die Individuen Produkte des gesellschaftlichen Ganzen sind, so sehr treten sie als solche Produkte notwendig zum Ganzen in Widerspruch. An anderer Stelle versucht Adorno dieses Widerspruchsverhältnis folgendermaßen zu erklären. Die Totalität der Vermittlungsprozesse in Wahrheit des Tauschprinzips produziert zweite trügerische Unmittelbarkeit. Der Schein wäre auf die Formel zu bringen, dass alles gesellschaftlich Daseinende heute so vollständig in sich vermittelt ist, dass eben das Moment der Vermittlung durch seine Totalität verstellt wird. Verselbstständigt haben sich am Ende doch nur die unter den Produktionsverhältnissen vergrabenen Beziehungen zwischen den Menschen. Deshalb bleibt die übermächtige Ordnung der Dinge zugleich ihre eigene Ideologie virtuell ohnmächtig. So undurchdringlich der Bann, er ist nur Bann. Antizipiert wird von Adorno auch bereits die Diskussion um den Narzissmus als gesellschaftlich vorherrschende psychische Struktur, die sich erst in den 1970er Jahren ausprägte. In Aufsätzen Adornos zur Psychoanalyse aus den 1950er Jahren wird der Narzissmus als wesentliche Gestalt der psychischen Ver- oder Bearbeitung der bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen herausgestellt, und zwar unter anderem mit der folgenden Erklärung: Im Narzissmus ist die selbsterhaltende Funktion des Ichs zumindest dem Schein nach bewahrt, aber von der des Bewusstseins zugleich abgespalten und der Irrationalität überantwortet. Horkheimer und Adorno beschreiben explizit auch schon das, vor allem durch die Kulturindustrie hervorgebrachte Phänomen der Pseudo-Individualität. Stefan Breuer stellt kulturindustriell erzeugte Formen von Pseudo-Individualität in einen Zusammenhang mit Baudrillards Simulacren. Nur sind diese Phänomene von der Psychoanalyse und der kritischen Theorie, wie angedeutet, schon viel früher beschrieben worden, womit die übliche Chronologie in Frage gestellt wird. So müssen aus dieser Perspektive nicht nur gesellschaftliche Erscheinungen wie die sozialen Bewegungen der 1960er bis 1980er Jahre, sondern bereits diejenigen der 1920er und 1930er und wohl auch schon die Lebensreformbewegung der Jahrhundertwende als Ausdruck dieser Konstellation betrachtet werden. Was ich nun vorschlagen würde, wäre, all diese Phänomene miteinander in Beziehung zu setzen. Die aus der Naturbeherrschung resultierende unbeherrschte gesellschaftliche Synthesis erscheint als automatisch ablaufender Prozess. Das gesellschaftliche Ganze erweist sich dadurch als unvernünftig und irrational. Denn die einzelnen Individuen können die Bedingungen ihrer Reproduktion nicht kontrollieren. Aus diesem Grund löst sich die Bedeutung traditioneller und kultureller Vorstellungen als Autorität auf. Die Autorität geht an den abstrakten, unvernünftigen und irrationalen gesellschaftlichen Zusammenhang über. Als souverän gesetzt erscheint einzig das Kapital. Damit brechen die symbolische Ordnung und die normative Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, die für die Subjektkonstitution eine bedeutende Rolle spielt. Seitdem passiert etwas, was als imaginäre Reproduktion der symbolischen Ordnung bezeichnet werden kann. Zugleich geht damit eine imaginäre Reproduktion der Selbstidentität der Subjekte einher, was dem Phänomen der Pseudo-Individualität entspricht. Die Einheit der symbolischen Ordnung zerfällt durch die auflösende Kraft der verselbstständigten, auf kapitalistische Weise eingerichteten Gesellschaft in zwei Bereiche. Auf der einen Seite die durch die im Wert der Waren und ihrer allgemeinen Äquivalenzform dem Geld vergegenständliche abstrakte Arbeit vollzogene reale Vermittlung der Gesellschaft als deren reale gesellschaftliche Strukturmomente und auf der anderen Seite die symbolische Ordnung in Gestalt von Kultur, das heißt von gemeinsam geteilter Bedeutung, von sozialen und kulturellen Regeln, die durch den erstgenannten Bereich in der schon von Marx beschriebenen Weise der Auflösung unterliegt. Das aus der symbolischen Ordnung hervorzugehende Ich-Ideal kann von den Individuen nicht mehr hervorgebracht werden, da sich die symbolische Ordnung als delegitimiert zeigt. Daher wird die Subjektkonstitution auf die Erzeugung eines imaginären Ideal-Ich zurückgeworfen, weil es einer Identität bedarf, um als Subjekt wirklich sein zu können. Und nicht in imaginären Wahn zu verfallen, der eine symbiotische Verschmelzung von Ich und anderem bedeuten würde. Diese Unterscheidung ist eine, die auf Lacan zurückgeht. Worum es grundsätzlich bei der Notwendigkeit von Identität gilt, erklärt Christoph Menke. In der identischen Reproduktion seines Verhaltens geht es dem Selbst der Gewohnheit um seine Identität. Die Identität des Selbst der Gewohnheit ist imaginär. Sie ist geworden, geistig gesetzt und erscheint als Sein oder Natur. Die Problematik des Begriffs der zweiten Natur lässt sich nach Menkes Interpretation von Hegel wie folgt zusammenfassen. Subjekt und Gesellschaft erscheinen als zweite Natur wie erste Natur, sind aber jeweils selbst gesetzt. Diese Selbstverkehrung von Subjekt und Gesellschaft als Verselbstständigung in zweite Natur ist notwendig, weil diese sonst gar nicht Wirklichkeit wären, weil zweite Natur ihr selbstständiges Sein erst ist. Zugleich aber, da sie jeweils selbst gesetzt, also hervorgebracht ist, sind Subjekt und Gesellschaft dieser Selbstverkehrung nicht blind unterworfen, sondern in ihr frei. Dieses Verhältnis ist aber noch in Bezug auf die Eigengesetzlichkeit der ersten Natur und die Vergegenständlichung der gesellschaftlichen zweiten Natur in kapitalistisch verfassten Gesellschaften genauer zu bestimmen. So muss in dieser Hinsicht zwischen subjektiver und gesellschaftlicher zweiter Natur unterschieden werden, denn die subjektive zweite Natur ist als Vereinzelte von der gesellschaftlichen zweiten Natur abhängig. Sie kann sich als Vereinzelte nicht über diese hinwegsetzen. Das hat auch darin seinen Grund, dass die subjektive zweite Natur nicht vollständig von der Eigengesetzlichkeit ihrer ersten Natur absehen kann. Um diese zu erhalten, ist sie unter kapitalistischen Verhältnissen auf eine Integration in die gesellschaftliche zweite Natur angewiesen. Weil die gesellschaftliche zweite Natur nicht nur ein geistiger Mechanismus ist, sondern auch ein vergegenständlichter und gerade in dieser Vergegenständlichung die Vermittlung zwischen den Einzelnen besteht, die zugleich die Reproduktion ihrer ersten Natur ermöglicht. Reflektiert werden müsste also darauf, dass jede Identität als imaginäre Identität sowohl in gesellschaftlicher als auch in subjektiver Hinsicht keine naturgegebene, sondern jeweils eine gesetzte, hervorgebrachte ist und dass diese in der gegenwärtigen Form keineswegs vernünftigen Zwecken folgen. Es ginge also um die Kritik unvernünftiger, imaginärer Identität und damit nach Adorno um ein Erreichen rationaler Identität als Vermittlung von Momenten instrumenteller und mimetischer Rationalität. Das heißt, um ein Eingedenken der Natur im Subjekt und in der Gesellschaft und damit um den Gedanken daran, wie das Verhältnis von Mittel und Zweck nach Kriterien objektiver Vernunft eigentlich beschaffen sein sollte. Notwendig dafür wäre noch immer das, was Marx sich erhoffte, dass die Menschen ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen ansehen. Das würde im hier betrachteten Zusammenhang bedeuten, die gesellschaftlich produzierte Ohnmacht und die aus dieser hervorgehenden imaginären Identitäten anzusehen, um ihnen nicht mehr blind unterworfen zu sein, sondern in ihnen frei zu sein.